Ich habe Crystal Meth mitgebracht. Ziehen wir es uns als Vater und Sohn gemeinsam rein. Ist das eine gute Idee? Ich sag dir was, ich fang an. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Ist der Stoff auch sicher okay? Also die Typen, die es hergestellt haben, sind tot. Warum ist in der Wand da kein Loch? Ich habe Crystal Meth mitgebracht. Ich bin kurz vorm Abheben. Und das Glücksbärchen ist nur ein Glücksbärchen.